Erster, ich hörte eine laute Stimme. Sie kam aus dem Tempel. Sie sagte zu den sieben Engeln, geht und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn auf die Erde. Zweiter, der erste Engel ging und goss seine Schale auf die Erde. Dann bekamen die Menschen böse Wunden. Diese Menschen hatten das Zeichen vom Tier und beteten das Bild vom Tier an. Dritter, der zweite Engel goss seine Schale ins Meer. Das Meer wurde wie Blut von einem Toten. Alle Tiere im Meer starben. Vierter, der dritte Engel goss seine Schale in die Flüsse und Seen. Das Wasser wurde zu Blut. Fünfter, ich hörte den Engel vom Wasser sagen, du bist gerecht, Gott. Du bist immer da und du bist heilig. Du richtest gut. Sechster, die Menschen haben das Blut von heiligen Menschen getötet. Darum gibst du ihnen jetzt Blut zu trinken. Sie haben es verdient. Siebter, ich hörte den Altar sprechen, ja, Herr, du bist der mächtige Gott. Deine Urteile sind wahr und gerecht. Achter, der vierte Engel goss seine Schale auf die Sonne. Die Sonne durfte die Menschen mit Feuer verbrennen. Neunter, die Menschen wurden von der großen Hitze verbrannt. Sie sagten böse Dinge über Gott. Gott hat die Macht über diese Plagen. Aber die Menschen änderten sich nicht und lobten Gott nicht. Zehnter, der fünfte Engel goss seine Schale auf den Thron vom Tier. Das Reich vom Tier wurde dunkel. Die Menschen bissen sich vor Schmerzen in die Zunge. Elfter, die Menschen sagten böse Dinge über Gott im Himmel. Sie hatten Schmerzen und Wunden. Aber sie änderten ihr Leben nicht. Zwölfter, der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Fluss Euphrat. Das Wasser im Fluss trocknete aus. So wurde der Weg frei für die Könige aus dem Osten. 13. Ich sah drei böse Geister. Sie sahen aus wie Frösche. Sie kamen aus dem Mund vom Drachen, dem Tier und dem falschen Prophet. 14. Die Geister sind Dämonen. Sie tun Zeichen und gehen zu den Königen auf der ganzen Welt. Sie sammeln die Könige für den Krieg am großen Tag von Gott, dem Herrscher über alles. 15. Ich komme plötzlich wie ein Dieb. Glücklich ist, wer aufpasst und seine Kleider anhat. Dann muss er nicht nackt herumlaufen und sich schämen. 16. Die Geister brachten die Könige an einen Ort. Dieser Ort heißt auf Hebräisch Harmagedon. 17. Der siebte Engel goss seine Schale in die Luft. Dann kam ein lauter Ruf aus dem Tempel vom Thron, es ist vorbei. 18. Es blitzte und donnerte. Es gab ein großes Erdbeben. So ein großes Erdbeben gab es noch nie, seit es Menschen auf der Erde gibt. 19. Die große Stadt wurde in drei Teile geteilt. Die Städte von allen Ländern fielen. Gott dachte an die große Stadt Babel. Er gab ihr den Becher mit dem Wein seines Zorns. 20. Alle Inseln verschwanden. Man konnte keine Berge mehr sehen. 21. Große Hagelkörner fielen vom Himmel auf die Menschen. Die Menschen sagten böse Dinge über Gott wegen des Hagels. Der Hagel war sehr schlimm.